Warum ist das Vaterunser das vorzüglichste Gebet? Weil es Jesus Christus selbst verfasst und uns gelehrt hat, weil es in wenigen Worten alles klar enthält, was wir von Gott erhoffen können, und weil es die Grundregel und das Vorbild für alle anderen Gebete ist. Das hat seinen Ursprung also, was von Jesus Christus selber kommt, gelehrt worden ist, durch die Apostel, weil es alles erhält, was man von Gott erbitten, erhoffen kann, und weil es die Vorlage sozusagen ist, das Vorbild für alle anderen Gebete.